Mehr hören, mehr erleben. Der Audioverlag. Die Titanic ist und bleibt ein Mythos der Moderne. Gerhard Rentsch geht diesem Phänomen kritisch auf den Grund. Er lässt Überlebende vom Verlauf der Unglücksnacht berichten, spricht mit Titanic-Forschern, Buchautoren, Wissenschaftlern und Schatzsuchern. Mit einem Ensemble hervorragender Sprecher begeben sie sich auf eine fantasievolle, akustische Spurensuche nach einer Legende, die den Fortschrittsglauben des Abendlandes nachhaltig erschüttert hat. Die Titanic-Legende. Feature von Gerhard Rentsch. Regie Jürgen Gluzniewski. Eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks. Erschienen bei der Audioverlag. Sie haben Ragtime gespielt. Die Titanic-Legende. Feature von Gerhard Rentsch. Ich glaube, es war ohnehin Schicksal. Wir hatten ein anderes Schiff gebucht. Ich erinnere mich nicht mehr an den Namen. Aber mein Vater wurde gefragt, ob er nicht auf der Titanic reisen wolle. Und natürlich wollte er das und war völlig begeistert. Und erzählte auch meiner Mutter, wie toll das sei. Es sollte also so kommen. An diesem Sonntagabend, da saß ich mit mehreren Herren zusammen in der Bar und wir spielten Bridge. Und gegen 12 Uhr, ich hatte gerade zu einem Herrn gesagt, na, wir werden eine sehr schöne, ruhige Überfahrt haben. Und in dem Moment bewegte sich die Titanic und ächzte und neigte sich ein ganz klein bisschen zur Seite. Und das war der ganze Zusammenstoß. Sie haben Ragtime gespielt. Es war Nacht, im Freien, in arktischer Kälte. Sie spielten, um Erregung zu dämpfen. Um sie her Gewirr, Gerenne, Ratlosigkeit. Damen der New Yorker High Society weigerten sich, ihre kostbare Abendrobe mit einer Schwimmweste zu verschandeln. Sie spielten, als schon Rettungsboote zu Wasser geführt wurden. Im Rauchsalon der ersten Klasse saßen noch einige Gentlemen unerschütterlich beim Sherry, obwohl das Vibrieren des Kristallgehänges der Lüster stärker wurde und das Gurgeln und Rauschen anschwoll. Es konnte ja nichts Ernsthaftes passieren, das Schiff war ja unsinkbar. Rauschend und glamourös war es noch ein paar Stunden vorher zugegangen. Im prunkvollen türkischen Bad im Swimmingpool, unten im G-Deck, hatten sich wiederum einige Millionäre eingefunden, während Stockwerke darüber ihre Gattinnen, verpuppt in Federboas, kostbare Seidengewänder und Brillanten, die Noblesse ihrer Klasse vertraten. Nun war das Kommando erteilt worden, Frauen und Kinder zuerst. Und Kapitän Edward Smith, ein weißbärtiger Patriarch und Grand Seigneur der britischen Seefahrt, ging im Schiff umher, in den Funkraum zu den Heizern, den Matrosen, die auf dem Dach der Offizierskabinen hockten, und sagte gelassen und freundlich: »So, Kinder, ihr habt eure Pflicht getan. Jetzt tut, was ihr könnt. Jetzt sorgt für euch selbst.« und die Band spielte noch immer Ragtime. Als mittschiffs Wasser aus eingeschlagenen Scheiben des Promenadendecks herausschoss und das elektrische Licht flackerte und erlosch, klopfte Bandleader Wallace Hartley ab und intonierte die episkopale Hymne Autumn, Herbst. Der inzwischen verstorbene Alfred Nurney, einer der wenigen deutschen Titanic-Passagiere, war damals 19 Jahre alt. Im Jahre 1962 erinnert er sich. Da sehe ich die Titanic in die Silhouette des Schiffs. Da waren die Lichter nun aus. Wie sie sich langsam dreht, die Nase verschwand ganz. Das Heck, das zeichnete sich am Horizont ab. Oben das Steuer, die riesigen Schrauben in der Luft. Stand ein Momentchen still und dann donnerte es und rum, weg, rauschte sie in die Tiefe. Es war die Nacht des 15. April 1912, 2.20 Uhr. 84 Jahre nach diesem Ereignis grast ein geschäftstüchtiger Amerikaner mit einem Tauchboot den Meeresgrund nach Zeugnissen der Katastrophe ab und sammelt massenhaft verstreute Kohlestücke auf. Kohle einst bestimmt für die Dampfkessel des untergegangenen Schiffes. Stückchenweise verkauft er sie. Mit Echtheitszertifikat. Bisher gingen 140.000 solcher Kohlebrocken an Fans und Clubs, an Trophäensammler und Händler. Boss des lukrativen Unternehmens, RMS Titanic Incorporated Chief George Tullock. Coal is not an artifact. It is a mineral. Kohle ist kein Artefakt, sondern ein Mineral. Artefakte tragen die Handschrift eines Mannes, einer Frau, eines Kindes. Aber Kohle in großen Stücken von 50 Kilogramm, die Menschen auf ihrem Rücken als Brennstoff auf die Titanic geschleppt haben, liegt in der Nähe von Heizraum Nummer 1 wie Steine auf dem Boden herum. Und es ist eine gute Sache, diese Stücke in Paris in kleinere Stücke zu zerteilen, die Kinder für 50 oder 30 Mark kaufen können. Denn sie werden dann das Buch kaufen und das Modell zusammenbauen und sie werden die Geschichte anfassen können. Und dieses Mineral, dieses Geschenk Gottes und des Drucks, wird zu einem neuen Prüfstein für diesen jungen Mann oder diese junge Frau auf ihrem oder seinem Weg, Historikerin, Meeresforscherin, Archäologieliebhaberin oder ein Mensch zu werden, der sich mit seinen Vorfahren verbunden fühlt. 14 Jahre vor dem Untergang der Titanic, also 1898, schreibt der Amerikaner Morgan Robertson einen Roman, einen Science-Fiction-Roman. Sein Inhalt? Ein riesiges englisches Luxusschiff startet zur Jungfernfahrt nach Amerika mit steinreichen Leuten an Bord, stößt mit einem Eisberg zusammen und geht unter. 1.500 Menschen finden den Tod. Der Autor gab seinem erfundenen Schiff den Namen Titan. Das sind nur zwei der vielen Merkwürdigkeiten, Denkwürdigkeiten, Ungereimtheiten, schicksalhaften Verkettungen, von menschlichem Versagen und persönlicher Schuld, von Enträtselungen und dem Entstehen neuer Rätsel, die die größte Schiffskatastrophe in der Geschichte begleiten und die Gemüter bis heute bewegen. Über die Titanic wusste ich anfangs auch nur das, was alle Welt darüber wusste. Ich sah wie Millionen anderer Zuschauer die Titanic-Katastrophenfilme mit ihren atemberaubend gemachten Höhepunkten am Schluss, einbrechende Katarakte, todesverachtende Sprünge von der Reling wie von Haushöhe hinunter in schwärzliche, eiskalte Tiefe. Kino frei nach Tatsachen. Während heutzutage Jahrhundertereignisse rascher denn je der Vergesslichkeit anheimfallen, in Dämmer versinken, bleibt der 15. April 1912 ein faszinierendes Datum. Es hatte seinerzeit, wenn man so sagen darf, eine tolle Presse. Amerikanische, britische und deutsche Medien wetteiferten um die fettesten Brocken aus dem Futtertrog Titanic. Der Erste Weltkrieg, die Wirtschaftskrise boten aber bald neue Attraktionen und es wurde stiller um den versunkenen Luxusliner. In Vergessenheit geriet er nie. Der Schwede Claes Göran Wetterholm, Ethnologe und Schifffahrtshistoriker, gilt weltweit als einer der besten Kenner der Materie. Wenn ich mit Titanic mich begonnen hatte in 61, da gab es in Schweden zum Beispiel wenig Information. Man konnte keine Bücher kaufen, nur antiquarisch. Und auch in England und Amerika. Und so war es überall. Seit 85 ist alles verändert, weil man die Titanic gefunden hat. Heute ist es auch so, dass auf Internet zum Beispiel gibt es mehr als 100.000 Seiten. Das ist unglaublich viel. Bereits 1963 wurde die traditionsreiche amerikanische Titanic Historical Society in Massachusetts gegründet. In New Jersey hat die Titanic International ihren Sitz. Titanic-Gesellschaften gibt es in Irland und Südafrika, in Australien, bald wieder in Skandinavien und seit 5 Jahren in der Schweiz. Günther Bäbler, 25 Jahre jung, hat sie gegründet. Viele Leute fragen mich jeweils auch, wie kannst du dich nur in sowas hinein verbeißen? Das ist doch so lange her und nur ein kleines Stück Geschichte. Aber mir hat es sehr viel gebracht, wenn ich daran denke, eben wie man sich damit befassen kann. Also ich habe zum Beispiel gelernt, auch den Umgang mit den Medien zum Beispiel, wie wird überhaupt die Presse, wie werden Zeitungen gemacht, solche Dinge habe mich die Titanic gelehrt, aber auch nicht direkt, sondern indirekt. Auch habe ich durch die Titanic schon die verrücktesten Reisen gemacht und die verrücktesten Leute kennengelernt. Bin sehr viel um die Welt gekommen dadurch. Und wenn man sich wirklich umfassend damit befasst, dann gibt es einen Einblick in die Geschichte auf verschiedensten Ebenen, sei das die ganze Epoche, Anfang des Jahrhunderts, die Geschichte der Kommunikation und natürlich auch die Geschichte des Films, der Fotografie. Das sind alles Dinge, die da hineinspielen und das ist wirklich alles andere als einseitig für mich. Auch mir drängte sich die Frage auf, weshalb? Was ist da eigentlich los? Ein banaler Brocken Steinkohle, begehrt wie ein Splitter vom Kreuz Christi. Das war der Anfang meiner intensiven Beschäftigung mit dem Phänomen Titanic. Noch zu Beginn dieses Jahrhunderts ist England die absolute Nummer 1 auf den Weltmeeren. Rule Britannia, Britannia rule the waves. Britannia beherrscht, regiert die Wellen. Eine Art Nationalhymne. Zwei britische Reedereien konkurrieren miteinander. Cunard und White Star. Das Jahr 1908. Beschluss von White Star, 3 riesige Luxusschiffe zu bauen, die jede Konkurrenz schlagen würden. Ihre Namen sind Programm. Olympic, Titanic, Gigantic. 2 sollen sofort gebaut werden. Das dritte 1914. Als es soweit ist, wird in neuer Bescheidenheit aus der Gigantic die Britannic mit Erfolg. 1909. Baubeginn der Titanic. 1911. Stapellauf der Titanic. Auf 22 Tonnen Schmierseife gleitet die Titanic ins Wasser. Ich habe mir die Fotografien vom Inneren der Titanic wieder und wieder angesehen. Ein einziges Schwelgen in Pracht und Luxus. Spitzenleistungen von Innenarchitekten und Kunsthandwerkern. Und mein bis dahin gesichertes Urteil über Kitsch geriet ins Wanken. Ist die von Putten flankierte, pompösen Opernentrees nachgestaltete große Freitreppe, Aufgang der ersten Klasse zum A-Deck, ist das Kitsch. Die in altholländischen, viktorianischen und sonst welchen Stilen gehaltenen Luxuskabinen? Die herrschaftlichen Landhäuser mit jakobinischen Stuckdecken, nachgebildeten Speisesäle, die Pracht des türkischen Bades, des Swimmingpools, der Pariser Cafés, der Palmengärten, der Rauchsalons, der Bars. Die Titanic. Sie glich einer Schichttorte. Ganz unten die Heizer, die Kohletrimmer, die Kulis. Darüber die dritte Klasse, zumeist Auswanderer, auch Farbige. Darüber die zweite Klasse, wohlsituierte Pensionäre, höhere Angestellte, aufstrebende Fabrikanten. Und die ganze Pracht und Verzierung der Torte obenauf, Millionenglanz. Das war die Titanic, der überwältigend schöne, riesige, schwimmende Palast. Das Prädikat unsinkbar war kein Werbetrick der Reederei. Sie war nach modernsten Erkenntnissen der Schiffbautechnik konstruiert, die heute noch Bewunderung erregen. Nein, dieses Schiff konnte nicht untergehen. Und wäre die Titanic, so haben Fachleute später ermittelt, mittschiffs auf den Eisberg aufgefahren, sie wäre nicht untergegangen. Was wäre gewesen, wenn... Nun, hätte sich diese Tragödie nicht ereignet, wäre ich jetzt eine Amerikanerin. Ich würde in Kansas City leben. Nun, möglicherweise würde ich dort noch leben, denn dort wollten wir uns niederlassen. Milvina Dean, ihr Vater ging mit der Titanic unter. Sie wurde als 9 Wochen altes Baby in einem Sack eingewickelt, gerettet. Anfang April 1912. Die Titanic an der Pier von Southampton. Ankunft der Passagiere. Wer die Zweier- und Viererkabinen der dritten Klasse belegt, wird rasch und unauffällig nach unten bugsiert. Die Titanic ist für die Vornehmsten und Reichsten der Welt gebaut worden. Kosten einer Luxussuite pro Überfahrt $4,370. Für die damalige Zeit eine atemberaubende Summe. Ein Matrose der Titanic, während er und das Schiff am Leben geblieben, hätte dafür 18 Monate arbeiten müssen. Die 190 Familien der ersten Klasse werden von 29 Zofen, 8 Dienern sowie diversen Ammen und Gouvernanten begleitet. Zu den Passagieren gehören auch Rassehunde. Das Gepäck einer Mrs. Caldessa, 14 Koffer mit 70 Kleidern, 38 Federboas und 91 Paar Handschuhe. Mrs. Charlotte Drake Caldessa stellte später mit $177.352.75 die höchste Schadensersatzforderung wegen Verlust ihres Gepäcks. Einer der Stars der Passagiere, der amerikanische Multimillionär John Jacob Astor, hat kurz vor der Abfahrt noch rasch ein halbes Dutzend nobler Oberhemden gekauft, Preis $600. Aber wegen seines anderen Gepäcks werden bald Legenden erblühen, die Astor-Diamanten, angeblich verschlossen in einem Tresor der Titanic. Herrscher und Erben von Herrschern über Kohle, Stahl, Eisenbahnlinien, Banken. So haben Benjamin Guggenheim oder Isidor Strauss eine Passage auf der Titanic gebucht. Kostenlos Reisende sind Bruce Ismay, der Präsident der White Star Line, und Thomas Andrews, der Erbauer der Titanic. Anzahl der Passagiere und Besatzungsmitglieder 2227 Personen. Plätze in den Rettungsbooten 1178. Mittwoch, 10. April 1912. Punkt 12 Uhr macht die Titanic leinenlos und wird von Schleppern in die freie Fahrrinne gezogen. Natürlich, die Produzenten der Titanic-Katastrophenfilme haben zu Recht auf Opulenz und Glamour gesetzt, auf die schönen, interessanten, reichen Leute, die sich so frei und leicht amüsierten. Und das Kinopublikum konnte sich mit wohligem Grusel zurücklehnen. Das sind eure letzten Tage, eure letzten Stunden, und ihr ahnt es nicht. Alfred Nurney ahnte damals ziemlich schnell, was auf ihn zukam. Wie ich da beschäftigt war an den Rettungsbooten, da habe ich da reingesehen. Und im Rettungsboot ist ja normalerweise ein kleines Fässchen Wasser und Notproviant. Da war überhaupt nichts drin. Nun bin ich nochmal das Treppchen runtergegangen und bin ins Rauchzimmer gegangen und habe mir gegen Scheck, wir hatten alle Scheckhefte von der White Star Line bekommen, wo wir alles nehmen konnten. Da habe ich mir eine Flasche Whisky geben lassen und zwei Haufen Sandwich. Und dann bin ich in meine Kabine gegangen, habe mir warme Sachen angezogen und habe mir mein Geld und meinen Schmuck mitgenommen, was ich Wertsachen, die ich da hatte, in die Tasche gesteckt und wieder rauf. Und ich wurde da weggestrudelt am zweiten Boot vorbei und ins dritte Boot kam ich mit Ach und Krach rein. Das Boot war gar nicht voll, es waren 36 Leute in meinem Boot, da wurde schon abgelassen. Aber wo blieben die Menschen der dritten Klasse? Von den vielen Zahlen, die ich über die Titanic zur Kenntnis genommen habe, prägten sich mir ein paar nachdrücklich ein. Bis auf ein Kind wurden alle 29 Kinder der ersten und zweiten Klasse gerettet. Aber nur 30 von 80 Kindern der dritten Klasse. Gerettete Frauen der ersten Klasse 139, nicht gerettet 4, 3 davon wollten bei ihren Männern bleiben. Nicht gerettet wurde mehr als die Hälfte der Frauen der dritten Klasse, 91 von 178. Die Titanic war auch ein Auswandererschiff. Die europäischen Emigranten nach Amerika im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts brachten den Transatlantiklinien das Hauptgeschäft. Also ich glaube, das ist das größte Volkwanderung aller Zeiten. Es handelt um ungefähr 50 Millionen Menschen, die haben von Europa nach Amerika und Südamerika ausgewandert. Die Liste der Kabinenbelegung der dritten Klasse weist für eine Innen-Vierbettkabine den Namen Hurst auf. Also gewiss eine Auswandererfamilie, Ehepaar und zwei Kinder. In England herrscht Wirtschaftskrise. In meiner Fantasie habe ich die vier begleitet. Wie sie am 9. April abends in Southampton ankommen, auf dem Bahnhof von der Salvation Army, der Heilsarmee, in Empfang genommen werden, die sich seit Jahrzehnten um die Auswanderer kümmert und ihnen Brot, Suppe und ein Nachtquartier bietet. Die Hursts tragen leicht an ihrem Gepäck. Das meiste ihrer Habseligkeiten mussten sie verkaufen, um die Überfahrt nach Amerika zu bezahlen. Früh am Morgen des 10. April brechen sie auf zum Hafen. Es nieselt. Vor ihnen aus dem Dunst löst sich ein gewaltiger Schatten. Hurst bleibt stehen, setzt sein Bündel ab. Mein Gott. Das ist kein Schiff. Das ist ein Kontinent. Eliza! Kinder! Seht doch mal die Schornsteine! Die leicht nach Achtern geneigten Schornsteine erscheinen in ihrer Größe wie die Türme der Londoner Tower Bridge. Aus dreien steigt dünner Rauch auf. Der vierte ist ein Blindschornstein, eine Attrappe. Dimensionen der Titanic. 46.000 Bruttoregistertonnen. Länge 268 Meter, also über einen Viertelkilometer. Breite 28 Meter. Höhe von Kiel bis Oberkante Schornsteine 53 Meter. Also Höhe eines 12-stöckigen Hauses. Maschinenleistung 55.000 PS. Marschgeschwindigkeit zwischen 20 und 22 Knoten. Also rund 35 Stundenkilometer. Die Titanic war ein schnelles Schiff. 5 Tage westwärts über den Atlantik. 5 Tage bis zum 14. April, 23.40 Uhr. Beteiligt an der Titanic-Tragödie war das Wetter. Ungewöhnlich für diese Jahreszeit die ruhige See, in der Katastrophennacht fast spiegelglatt. Die sanfte Dünung des Atlantik ließ den stählernen Koloss nur in der Einbildung von übersensiblen oder hysterischen Passagieren ins Schaukeln kommen, und sie wurden seekrank. Auch diese ruhige See wird eine verhängnisvolle Rolle spielen. Die Route des Schiffs war die sogenannte Nordroute. Kapitän Edward Smith kannte sie. Er ist sie mehrmals gefahren. Auf dem letzten Reiseabschnitt streiften die Schiffe die südliche Grenze der Arktisregion. Davon zeugten manchmal vereinzelte, abschmelzende Eisschollen. Im April 1912 drangen Eisberge, wie vorher nicht und nachher nicht wieder, bis in diese Region vor. Eine weltweite Eisbergwarnung existierte noch nicht. Auch der Funkverkehr steckte noch in den Kinderschuhen. Manche Schiffe waren noch nicht mit Funk ausgerüstet. Auf der Titanic arbeiteten 2 Bordfunker. Zur Ruhe sind sie nie gekommen. Sie empfingen und sendeten hauptsächlich private Botschaften. Als ich vor Jahren von der Titanic mehr wissen wollte, als was das Kino erzählt hatte, griff ich zu meinem Meyer. Meyers neues Lexikon. VEB, Bibliographisches Institut Leipzig 1964. Und las unter Titanic: Überseedampfer der britischen White Star Line, dessen Reeder den Kapitän zwang, trotz Eiswarnung aus Profitgründen Höchstgeschwindigkeit zu fahren. Ich erinnerte mich dabei an eine Sequenz in einem der Titanic-Filme. Ein offenbar einflussreicher Herr in vornehmer Zivilkleidung kontrolliert nachts auf der Brücke Kurs und Tempo des Schiffes. Und auf dem Rücktitel der deutschen Ausgabe des Titanic-Buches von Walter Lord steht unter anderem der folgende Satz des Verlags: 1500 Menschen fanden den Tod, weil die Reederei und der Kapitän das begehrte blaue Band erringen wollten und aus diesem Grund sämtliche Eisbergwarnungen in den Wind schlugen. Die Titanic wollte also um das blaue Band kämpfen, um diese Trophäe, sozusagen die olympische Goldmedaille für die schnellste Atlantiküberquerung? Bereits am 16. April, einen Tag nach der Katastrophe, wurde die Weltpresse von New York aus per Kabel mit Daten und Spekulationen gefüttert. Darunter die kapitalste Fragwürdigkeit der Titanic-Biografie. Geplante Rekordfahrt mit katastrophalen Folgen. Merkwürdig. Beim aufsehenerregenden und vielzeilig illustrierten Start war vom Plan, die Jungfernfahrt durch einen Rekord zu krönen, mit keinem Wort die Rede. Aber quasi im selben Moment, als die Titanic mittschiffs im Bug- und Heckteil zerborsten, auf dem Meeresgrund aufprallte, da tönte es: Aus mit dem ehrgeizigen Traum! Die Vermutung drängt sich mir auf, dass hier Gegner der White Star Line am Werk gewesen sind. Futter für die Presse. Behauptung: Rekordfahrt. Tatsache: Aufgrund ihrer Maschinenleistung war die Titanic weder dazu in der Lage, noch war sie dafür geplant. Die Reederei White Star Line hatte sie als Slowliner konzipiert. Nicht mit Tempo, sondern mit üppigem Luxus sollte sie die Konkurrenz schlagen, was ihr vermutlich satten Profit eingefahren hätte. Einmal im Leben erster Klasse Titanic-Passagier gewesen zu sein, das wäre wie ein Diplom gewesen, wie ein Ritterschlag. Und ein käuflicher. Behauptung: Die Titanic ist mit Höchstgeschwindigkeit mitten durch die Gefahrenzone geprescht. Aus den Maschinen wurde also rund um die Uhr das Letzte herausgeholt. Tatsache: Kapitän Smith hatte für den 15. April geplant, die Maschinen eine kurze Strecke bis an ihre Leistungsgrenzen heranzuführen, in Absprache mit dem Chief, dem Chefingenieur. Behauptung: Kapitän Smith hat die Eisbergwarnungen sträflich missachtet. Tatsache: Smith ist nicht jede Warnung gemeldet worden. Die Funker wurden überstrapaziert mit der Annahme und Abgabe von privaten Botschaften. Was letztendlich zu Kapitän Smith gelangte, hat ihn veranlasst, den Kurs leicht nach Süden zu ändern, um das Eisfeld zu umfahren. Die für Dienstagabend geplante Ankunft in New York wurde auf Mittwoch verschoben. Dennoch, kritiklos ist Kapitän Edward Smith nicht aus der Titanic-Geschichte zu entlassen. Er hatte noch nie in seiner langen Laufbahn ein solch gewaltiges Schiff zu kommandieren gehabt. Die Probefahrt der Titanic war ungewöhnlich kurz gewesen. Es musste also an praktischem Wissen im Umgang mit der neuen Dimension fehlen. War es angestammte Kommodore-Selbstherrlichkeit? War es Ehrgeiz, den Fahrplan doch noch einzuhalten? Oder zweifelte er nicht im geringsten daran, dass diesem wunderbaren Schiff jemals Unbill zustoßen könnte? Wie auch immer, er hat bei Einbruch der Nacht vom 14. auf den 15. April eben nicht befohlen, Maschinen halbe Fahrt. Zweiter und dritter Tag der Titanic. Schönes, ruhiges, klares Wetter. Das Schiff hat an beiden Tagen je 519 Seemeilen zurückgelegt. Das sind knapp 2000 Kilometer. Eliza, willst du nicht endlich mal rauf, an die Luft? Es ist herrlich draußen. Nur Wasser. Wasser und kein Land. Das macht mir Angst. Passt du gut auf die Kinder auf? Sie toben umher, die ganze Horde oben auf dem Achterdeck. Kann gar nichts passieren. Den Passagieren der dritten Klasse ist ausschließlich das Achterdeck vorbehalten. Begegnungen von Kindern der dritten und der ersten Klasse gibt es nicht. Und kein dritter Klasse-Passagier wird je die edlen Refugien, die Oberseite der Schichttorte Titanic in Augenschein nehmen, geschweige denn betreten können. Die Schiffsleitung muss weder absperren noch Verbotsschilder aufstellen. Grenzverletzungen sind nie vorgekommen. Nach der Kollision, als die Rettungsmaßnahmen im Gange waren, ist die rigide Trennung der Klassen von leitendem Schiffspersonal teilweise sogar mit Gewalt aufrechterhalten worden. Später während der Untersuchung darüber, was in jener Nacht geschah, wurde offenbar, was verheimlicht werden sollte. Frauen und Kinder der dritten Klasse durften erst an Deck, als die meisten Rettungsboote bereits wegruderten. Kronzeugen waren die überlebenden Titanic-Offiziere Wild und Lightoller. Ehrenhaft standen sie gegen ihre eigenen Dienstherren und wiesen dem Gericht eine Anordnung der White Star Line von 1908 vor, gerichtet an alle Kapitäne und Offiziere der Linie, worin es nicht etwa hieß, Frauen und Kinder zuerst, sondern Frauen und Kinder der ersten Klasse zuerst. 14. April 1912, 11.40 Uhr. Erste Eiswarnung von einem holländischen Linienschiff. 14. April, 13.42 Uhr. Treibeiswarnung wird ebenfalls nicht beachtet. 13.45 Uhr. Warnung vor großem Eisberg meldet das deutsche Linienschiff Amerika. Meldung wird nicht an die Brücke weitergegeben. 17.30 Uhr. Die Lufttemperatur sinkt jäh ab. 17.50 Uhr. Kapitän Smith ändert den Kurs etwas nach Süden, um das Eis zu umgehen. Beautiful. 19.30 Uhr. Weitere Warnungen vor großen Eisbergen. 21 Uhr. Kapitän Smith verabschiedet sich vom Abendessen und zieht sich zum Schlafen zurück. Vorher befiehlt er, ihn zu wecken, wenn etwas zweifelhaft erscheint. Die Maschinen lässt er nicht zu langsamerer Fahrt drosseln. 21.40 Uhr. Warnung vor starkem Packeis und Eisberg geht vom Schiff Messeba ein. Der Funkspruch wird übersehen. Die Funker sind voll für die Passagiere beschäftigt. 22 Uhr. An die Ausguckposten im sogenannten Krähennest wird der Befehl erteilt, auf Eisberge zu achten. 22.30 Uhr. Die Temperatur sinkt unter 0 Grad. 22.55 Uhr. Das etwa 20 Meilen von der Titanic entfernte britische Postschiff Kalifornien wird von Treibeis aufgehalten und funkt Warnungen an alle Schiffe des nahen Seegebiets. Der Kalifornien-Funker wird vom Titanic-Funker Rüde unterbrochen. Er soll sich heraushalten. Er hat anderes in der Leitung. Der Kalifornienfunker schaltet sein Gerät aus und legt sich schlafen. Eine verständliche, leider verhängnisvolle Entscheidung. 23.40 Uhr. Der Posten im Krähennest, der Matrose Frederick Fleet, sieht mittschiffs voraus etwas Weißliches auf das Schiff zukommen. So unglaublich es sich anhört, der Ausguck hatte kein Fernglas. Die Ferngläser waren vergessen worden. Der Matrose Fleet meldet der Brücke: Eisberg voraus. Nach 37 Sekunden Reaktion. Maschine Stopp, volle Kraft zurück. Ruder hart Backbord. Um Sekunden zu spät. Der Eisberg drückt die stählerne Außenhaut Steuerbords unterhalb der Wasserlinie auf etwa 100 Meter Länge ein und reißt sie aus der Vernietung. Jonah! Jonah! Wach auf! Wach doch auf! Es ist irgendwas passiert! Es hat geruckt und dann so ein Geräusch. Du hast geträumt. Ruhig! Das Schiff fährt nicht mehr. Ich geh mal rauf. Nein, nein, bleib hier. Bleib bei uns. Bitte, bitte, Jonah, geh nicht weg. Leichtfertigkeiten, Fehleinschätzungen, Irrtümer ballen sich zusammen und am Ende sind es 17 Sekunden, die über Tod und Leben entscheiden. Aber in dieser Nacht ging alles schief, was schief gehen konnte. Auch ich geriet, wie andere vor mir, unweigerlich ins Grübeln und Spekulieren. Hätte der Ausguck den Eisberg 17 Sekunden früher gesichtet, wäre das Schiff davongekommen. Eine um 17 Sekunden verspätete Meldung an die Brücke hätte es schwer beschädigt, aber nicht tödlich. Und wäre die See nicht spiegelglatt, sondern bewegter, rauer gewesen wie normalerweise in diesem Gebiet des Nordatlantik, hätte Frederick Fleet auch mit unbewaffnetem Auge an der anbrandenden weißlichen Gischt das Unglücksobjekt viel früher erkannt. Was wäre geschehen, wenn... Ganz sicher wird man nie die Lösung für alle Rätsel der Titanic ergründen können. Das Beste, was man machen kann, ist, die Beweise sorgfältig zu wägen und eine ehrliche Meinung abzugeben. Nur ein unbesonnener Mensch könnte sich zum Schiedsrichter darüber aufwerfen, was in jener unglaublichen Nacht geschah, als die Titanic sank. Schreibt Walter Lord. Umstritten war die Rolle des britischen Postdampfers Kalifornien. Zum Zeitpunkt des Eisberg-Crashs war die Kalifornien nur 20 Seemeilen von der Titanic entfernt. Es hätte in 1 bis 1,5 Stunden zur Rettung vor Ort sein können, sagen die Ankläger. Der Kapitän der Kalifornien hatte per Fernglas ein großes, hell erleuchtetes Schiff wahrgenommen, was bald seinen Blicken entschwunden war. Die weißen Raketen hatte er für Zeichen eines Bordfestes gehalten. Und für mich war es also ganz klar, dass die Kalifornien hatte überhaupt keine Chance gehabt, um in Zeit zu Titanic zu kommen. Man hat diesen Notruf von Titanic, also die Raketen hat man gesehen und das hat man 1:15 zu Captain Lord gesagt. Das ist 1 Stunde und 5 Minuten. Das ist überhaupt nicht möglich, für ein Schiff so weit zu fahren in 1 Stunde und 5 Minuten. Aber Captain Lord hatte einen Fehler gemacht, weil er hat nicht sein Funke erwacht. Aber muss man auch darauf denken, dass Raketen damals hatten nicht notwendigerweise Not bedeutet. Das war ein Weg, um Kommunikation mit anderen Schiffen zu haben. So, das war ein großes Durcheinander, ein Chaos damals. Aber nach der Katastrophe hat das sich alles verändert. Und heute bedeutet Raketenaufsehen nur eine Sache, das ist eine Notrakete. Wir brauchen Hilfe. Obwohl ringsum von Eis bedrängt, ist die Kalifornien nach Erhalt der Nachricht vom Untergang der Titanic sofort zur Unglücksstelle aufgebrochen. Zu spät. Bei der Titanic-Spurensuche stieß ich auf eine bislang unbekannte Dokumentation, die das Kapitel »Die Titanic und das Postschiff Kalifornien« ergänzt. Am 13. Juni 1914 steht Kapitän Stanley Lord in Baltimore vor Gericht, konfrontiert mit Zeugenaussagen geretteter Passagiere und Offiziere der Titanic. Wonach in der Katastrophennacht gegen 1 Uhr, also anderthalb Stunden vor dem Untergang, in Entfernung von etwa 6 Seemeilen ein Schiff gesichtet worden sei. Nach Abschuss einer Signalrakete habe sich dieses Schiff in voller Fahrt entfernt. Das, so mutmaßten die Zeugen, konnte nur die Kalifornien gewesen sein. Mangels Beweisen wurde Stanley Lord freigesprochen. Er durfte weiterhin als Kapitän zur See fahren, aber lebte seitdem mit einem Makel. Vielleicht hatte er gelogen. Vielleicht hätte er alle Menschen der Titanic retten können. 20 Jahre später, am 14. Januar 1943, wird er in die Kanzlei eines Notars in Baltimore bestellt, wo ihm ein Schriftstück ausgehändigt wird, eine Art Testament. Kapitän Lord, ich heiße Gunnar Larsson, Hochseefischer. Im April 1912 war ich Kapitän auf dem Robbenfänger Samson. In der Nacht vom 14. zum 15. April 1912 befand ich mich mit einer Fracht Robbenfellen auf der Rückreise von der kanadischen Küste nach Norwegen. Wir hatten keine Genehmigung für Robbenjagd und nur eine Sorge, der kanadischen Küstenwacht zu entkommen. In dieser Nacht lagen wir südöstlich von Neufundland, kannten aber unsere Position nicht genau und fürchteten noch in fremden Territorialgewässern zu sein. Am 15. April, gegen 1 Uhr, sichteten wir ein Schiff, 6 Meilen von uns entfernt. Als es Leuchtraketen abschoss, dachten wir, es wäre eine Warnung der Küstenwacht, die uns stoppen wollte. Wir sind verschwunden, so schnell wir konnten. Wir hatten kein Funkgerät an Bord. Erst bei der Ankunft in Oslo haben wir vom Untergang der Titanic erfahren. Als meine Männer und ich begriffen, dass wir es waren, die so nahe an der Titanic gewesen sind, haben wir Stillschweigen geschworen. Unser spätes Geständnis hätte kein Menschenleben mehr retten können. Kapitän Lord, ich hinterlasse dieses Bekenntnis, damit Sie und die Kalifornien nach meinem Tode anhand dieses Beweisstücks rehabilitiert werden können. Kapitän Gunnar Larsson. Von den 4 Hursts meiner Auswandererfamilie haben nur 2 die Katastrophe überlebt. Eliza und der kleine Sohn fanden Platz in einem der Rettungsboote. Noch hofft sie auf ein Wiedersehen mit Mann und Tochter. Sie frieren. Eliza hat das Kind in ihr großes Schultertuch gehüllt. Alles wird gut. Schlaf, mein Kleiner. Schlaf. Dad und Margaret sind in einem anderen Boot. Wir treffen sie bald wieder. Bald. Schlaf jetzt. Schlaf. Die 703 Überlebenden waren nach 2,5 Stunden, nach Kampf gegen tödliche Kälte und aufkommende Seebewegung, vom herbeieilenden Passagierdampfer Carpathia an Bord genommen worden. Jeder, der die Titanic-Dokumentationen mit ihrer Fülle von Zahlen, Vorgängen, Episoden liest, wird anderes im Gedächtnis behalten und für sich bewerten. So hat mich stärker als der Tod von Trägern bekannter Namen der Tod der ungenannten 8 Musiker der Ragtime-Band berührt. Dem Bandleader Wallace Hartley wurde ein Denkmal gewidmet. Eines von über 360 Titanic-Denkmalen, von Gedenktafeln und Grabinschriften in 21 Ländern der Erde. Oder der Tod von Thomas Andrews, des Erbauers der Titanic. Ein uneitler, freundlicher Mann, der für die Heizer, Matrosen und all die Nobodies an Bord eine Art Seelsorger war. Zuletzt wurde er gesehen, als letzter im Rauchsalon, die Schwimmweste achtlos beiseite gelegt. Was ist Wahrheit? Was ist Legende? Über das Ende von Kapitän Edward Smith kursieren 2 Versionen. Er habe sich auf der Brücke erschossen. Und er sei zuletzt schwimmend gesehen worden, im Arm ein Kind. Auch was sich im Einzelnen in den Rettungsbooten abspielte, wird so oder so wahr oder gut erfunden sein. Etwa der Satz jener Lady, die beim Anblick auf das versinkende Schiff zu ihrer Zofe sagte, da geht es hin, ihr schönes Nachthemd. Wir nun nichts mehr merkten von Wellen oder so, da hörten wir auf zu rudern, dann hörten wir einen Sirenenton, einen einzelnen Ton. Und konnten mir das im ersten Moment gar nicht erklären, was das für ein Ton war. Nun ist ja bekannt, es sind 1600 Leute ertrunken. Nun sollen 600 wirklich mit dem Sog, mit dem Schiff direkt runtergezogen worden sein. Da waren 1000 Leute in Schwimmwesten oder ohne Schwimmwesten, die nun da in dem eiskalten Wasser rumtrieben und um Hilfe riefen. Und dieser Todesschrei und dieser Notschrei von 1000 Menschen kreischen, das war ein Akkord wie ein Sirenenton. Das war wohl das Schlimmste, was bei der ganzen, beim ganzen Untergang dabei war. Dieses furchtbare Schreien von den Leuten. Grauenhaft. Und dieses Schreien hat über eine Stunde gedauert. Ja. Hinfahren, das wäre Selbstmord gewesen, denn im Moment, wenn wir mit dem Boot da hingekommen wären, wenn 1, 2, 5, 2, 50, 100 Hände gewesen hätten, uns runtergesetzt. Im Gegenteil, wir sind noch weiter weggerudert. In einer Momentaufnahme bündelt sich für mich das ganze unvorstellbare Ausmaß der Titanic-Tragödie. Dass für die Geretteten in den Booten nicht die Hilferufe der Schwimmenden, der Ertrinkenden das eigentliche Erschütternde gewesen sei, sondern die grausige Stille hernach. 4 Tage nach der Katastrophe beginnt in New York ein Senatsausschuss mit der Untersuchung des Unglücks. Zahlreiche Spezialisten und Überlebende der Titanic werden angehört. 10 Tage nach der Katastrophe schlägt der deutsche Kaiser Wilhelm II. Allen Ländern Verhandlungen über ein Abkommen zur Sicherheit der Dampfschifffahrt vor. 17 Tage nach der Katastrophe ordnet das britische Handelsministerium eine Untersuchung an. Sie dauerte bis zum 3. Juli. An die Zeugen wurden 25.622 Fragen gerichtet. Die Protokolle füllten mehrere tausend Seiten. Konzentrate davon wurden zu Tatsachen berichten und diese zum Material für Romanautoren, Dramatiker, Filmszenaristen und Regisseure. Es gibt eine Riesenfülle von Filmen. Also ich habe etwa 120 Stunden Video zu Hause in meiner Sammlung und der kleinere Teil sind Spielfilme. Es wurde ja etwa 6 oder 7 Mal verfilmt, wirklich die Tragödie. Und der erste Film, der erschien schon wenige Tage nach dem Untergang, in der Hauptrolle einer Überlebende selber in Amerika. Und auch in Deutschland wurde ein Film sofort nach dem Untergang gemacht, von dessen wir leider bis heute keine Kopie gefunden haben, vielleicht auch nicht mehr existiert. Und auch die Aufnahmen, die an Bord der Carpathia gemacht wurden, als sie in New York ankam. Also auf dem Schiff, das die Überlebenden der Titanic aus dem Eiswasser rettete. Diese erschütternden Zeugnisse aus der Zeit. Der ganze Bogen der Filmgeschichte lässt sich auch anhand der Titanic zeigen, weil es vergingen keine 10 Jahre jeweils zwischen 2 Filmen, die sich irgendwie damit befasst haben. Der deutsche Spielfilm, der 1943 produziert wurde, ist insofern eine Besonderheit, weil es war ein antibritischer Propagandafilm von Goebbels und die Hauptrolle spielt ein deutscher Offizier und der hätte die Katastrophe verhindern können, so wird es im Film zumindest dargestellt, und wenn man doch nur auf ihn gehört hätte. Und das ist eigentlich der einzige Film, hinter dem ein ganz anderes Interesse stand. Bei allen anderen war es dann doch letztendlich auch das Geld und die Publicity, die sich die Filmproduktionsgesellschaft zum Ziel gesetzt hat. Sie ist eine Metapher für die Unvermeidbarkeit des Todes. Wir alle befinden uns auf der Titanic. Credo von Hollywood-Regisseur James Cameron, der die Welt mit einem neuen Titanic-Opus, dem teuersten Film aller Zeiten, beglücken will. Eine 250 Meter lange Nachbildung des im Original 268 Meter langen Schiffes liefert die Grundlage für Komparsen, Torturen und Computereinsatz. Ein Film der Superlative. Für Günther Bäbler, den Titanic-Fan aus der Schweiz, schon. Es war in Farbe, was uns Historiker verwirrt, weil sämtliche Fotos sind nur in Schwarz-Weiß. Aber er zeichnet sich sicher aus durch die Genauigkeit der Rekonstruktion der Schauplätze und auch durch die Computeranimation, die da zum Teil zur Anwendung kommt. Selbst wenn riesige Modelle für diese Aufnahmen gebaut wurden. Also das sind Aufnahmen, auch Blickwinkel vom Untergang selbst, den man sich bislang noch nicht hat vorstellen können, auch was die Leute gesehen hatten in den letzten Sekunden eigentlich, als sie da hoch oben über dem Wasser irgendwo an einem Geländer sich festklammerten und dann in die Tiefe sausten mit dem Schiff. Was bislang das Vorstellungsvermögen von jedem Einzelnen gefordert hat, kann sich nun jeder sehr gut vor Augen führen, was sich da wirklich abgespielt hat. Und die Leute wollen das natürlich sehen, und weil es eben keine Geschichte ist, die sich irgendein Tor aus den Fingern gezogen hat, sondern wirklich passiert ist, ist das natürlich umso realistischer, auch selbst wenn die Geschichte sich nicht genau an die Wahrheit hält. Das ist wie mit dem Reality-TV. Die amerikanischen und britischen Untersuchungen nach der Katastrophe vom 15. April 1912 führten zu wichtigen Maßnahmen für bessere Sicherheit auf See. Erstens, ab sofort musste jedes Schiff mit Rettungsbooten entsprechend der Anzahl von Personen an Bord ausgerüstet werden. Zweitens, im Frühjahr 1913 wurde eine internationale Eispatrouille eingerichtet, die die Schifffahrtswege im Nordatlantik überwachte. Zu keiner Zeit davor war so gründlich über den Schutz menschlichen Lebens auf See beraten worden. Der Untergang der Titanic beeinflusste den Zeitgeist. Es war ein Kulturschock. Kommentarüberschriften in der Presse vom April 1912. Die Menschheit hat ihre Unschuld verloren. Ein Zeitalter geht zu Ende. Ein Zeitalter Hochmut geht zu Ende. Kommt vor dem Fall. Die anfängliche Glorifizierung umgekommener Vertreter des Geldadels wich allmählich neuen, kritischen Tönen über deren maßlose Verschwendungs- und Vergnügungssucht. Nach dem Untergang der Titanic wurde offenbar, was alles an Gepäck und im Gepäck in Southampton eingeschifft und nun in 3800 Meter Tiefe verschwunden war. Diese Masse an Luxusartikeln, die geradezu pervers anmutenden Dinge zum Zeitvertreib, zum Zeittotschlagen. Die Titanic war das letzte Fort des Reichtums und der Gesellschaft als Mittelpunkt des öffentlichen Wohlwollens gewesen. 1912 gab es noch keine Filmstars, Radio- oder Fernsehlieblinge und Sportler. Sie alle waren noch nicht salonfähig, schrieb Walter Lord. Nach der Landung in New York wurden einige Damen der ersten Klasse mit je einem Sonderzug abgeholt, der nur aus einem luxuriösen Pullmanwagen bestand und einem zweiten Waggon mit Personal, auch für eventuelle ärztliche Betreuung. Fotografen, Zeitungsreporter, Neugierige. Auf der Pier umhersuchende, verstörte Verwandte, Freunde, Bekannte. Um Überlebende der dritten Klasse, um Eliza und ihren Jungen kümmerte sich niemand. Mann und Tochter hatten die Katastrophe nicht überlebt. Oh, Jesus Christus, lieber Herrgott im Himmel. Was soll ich nun tun? Was sollen wir denn machen? Jemand muss uns doch helfen. Hör auf zu weinen. Wir müssen nicht wieder aufs Schiff. Jemand wird uns helfen. Jemand wird uns doch helfen. Irgendjemand. Eine barmherzige Seele von der Salvation Army nimmt sich schließlich der beiden an. Rettung für einen Tag und eine Nacht. Den Überlebenden der Titanic-Mannschaft wurde Gehalt nur bis zum 15. April ausgezahlt. Die Belege vermerken die Uhrzeit, wann das Dienstverhältnis geendet hatte. 2.20 Uhr. Vor mir liegt die Ausgabe der sozialdemokratischen Leipziger Volkszeitung vom 18. April 1912. In 102 Zeilen resümiert das Blatt die Titanic-Katastrophe unter anderem: Die raffinierten, luxuriösen Einrichtungen sind natürlich nur für die Kajütenpassagiere. Der Unterschied zwischen den Räumen dieser Leute und der Proletarier, ist an Bord eines solchen Riesendampfers noch viel krasser als der zwischen der ersten und der vierten Klasse deutscher Eisenbahnen. Es ist die Klassenscheidung in allerschärfster Form. Wenn ein solcher Riesendampfer sinkt, der um des Luxusbedürfnisses der Besitzenden willen geschaffen wurde, so dürfen die Zwischendecker das Unglück mit dem Leben bezahlen. Die Rettung der Kajütenpassagiere steht an erster Stelle. Auf der Titanic gab es für die Passagiere der dritten Klasse immerhin weißbezogene Betten in Adretten Zweier- und Viererkabinen. Und zwei Badewannen für alle 700. Der Artikel schließt mit den Zeilen: Die bürgerliche Presse erschöpft sich in Klagen und Tränen. Auf das Missverhältnis der Zahl der geretteten Zwischendecker zu der der Kajütenpassagiere weist sie aber nicht hin. Und dass in einem Seekrieg Dutzende von Riesenschiffen mit einem Schlage dasselbe erleiden können wie die Titanic, dass da nicht Tausende, sondern Zehntausende blühender Menschenleben der Vernichtung anheimfallen, das hindert sie nicht, eine Politik der Rüstungen zu fördern, die uns zur furchtbaren Katastrophe des Weltkriegs führen muss. Nach dem Namen des Chefredakteurs jener Zeitung, die das druckte, wurde in Leipzig eine Straße benannt, die Hermann-Liebmann-Straße. Knapp 70 Jahre nach Kapitel 1 begann Kapitel 2 der Titanic-Geschichte. Das alles hier, Champagnerglas, Sherryglas, Teetasse und so weiter, alles von Kunstaktion. Die Burschen damals, die das fabrizierten, die haben eine Menge hübsche Donners gemacht. Und so einen Teller hier, aber einen, von dem damals wirklich gespeist wurde, den möchte ich heraufholen. Ja, deshalb sind Sie hier, meine Herren. Einen Teller? Von der Titanic? Ein guter Witz, Mr. Graham. Oh, sind Sie noch nie auf die Idee gekommen, die Titanic zu suchen? Niemand weiß genau, wo sie liegt. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass der Schlamm des Erdbebens von Grand Banks 1924 sie zugedeckt hat. Jack Grimm galt als eiskalter Geschäftsmann und ruhmsüchtiger Abenteurer. Er hatte die Arche Noah finden wollen und die rätselhafte Seeschlange von Loch Ness. Das Unternehmen Titanic hingegen war real, war von ihm seriös und kenntnisreich geplant und verhieß für die Ozeanographie wissenschaftlichen Zugewinn. Alle Kosten trug der Unternehmer. Fred Spies und Bill Ryan waren bald bereit, die geplante Expedition zu leiten. Die Suche nach der Titanic ähnelt mit ihren Anläufen und Fehlschlägen der Bezwingung des Mount Everest. Insgesamt dauerte sie 5 Jahre und verschlang Millionen Dollar. Das schien mir anfangs unverständlich. Im Zeitalter von Kernfusion und künstlichem Herzen, von Gentechnik und Satellitenfernsehen, sollte die Suche nach einem riesigen Stahlklotz auf dem Meeresgrund derart aufwendig sein? Was waren die Probleme, die Schwierigkeiten? Zu Beginn unseres Jahrhunderts blieb von einem Drittel der Erdoberfläche nicht allzu viel mehr zu entdecken übrig. 2 Drittel jedoch waren kaum erforscht. Das Meer, die Ozeane, unbekannte Kontinente, die Tiefsee schien überhaupt unerforschbar. Die Chance für Tauchboote absolut begrenzt. Männer wie William Beebe, Auguste Piccard und vor allem Jacques Cousteau brachten in den letzten Jahrzehnten die Meeresforschung stark voran, entwickelten Spezialtauchboote und Geräte, Sonargeräte zur akustischen Ortung, Magnetometer, Kameras. Aber der Einsatz dieser Geräte ist der Unberechenbarkeit der Natur unterworfen. Die vom Expeditionsschiff aus ferngelenkten Apparate hängen an einem kilometerlangen Kabel und sind wie Drachen dem Wind wechselnden Meeresströmungen ausgeliefert. Das Schiff selbst hat keinen festen Standpunkt, es schaukelt ruhelos. Bei aufkommender See muss die Besatzung die kostbaren Geräte rasch bergen, um sie nicht einzubüßen. Jack Grimm unternahm 3 Expeditionen. Alle 3 sind gekennzeichnet von misslichen Wetterbedingungen, von Geräteverlust und von Auseinandersetzungen der Wissenschaftler mit dem exzentrischen Unternehmer. Das zeigte sich bereits vorm Start zur ersten Ausfahrt. Pardon, Mr. Grimm. Sie ließen in der Presse von heute dieses Foto veröffentlichen. Ja, und Mr. Spies? Es zeigt Sie mit einem offenbar dressierten Schimpansen. Der Affe deutet mit dem Zeigefinger auf einen Punkt einer Seekarte und die Bilderunterschrift dazu lautet: Er weiß, wo die Titanic liegt und wird die Expedition begleiten. Die Expedition ist auch ein Geschäft, Mr. Spies, und kann ohne Reklame... Entweder der Affe oder wir, Mr. Grimm. Ja, oder wir. Spieß setzte sich durch, das Schiff lief ohne Schimpansen aus. Das Suchgebiet umfasste eine Fläche von etlichen 100 Quadratseemeilen, ermittelt nach Standortangaben der am 14. und 15. April 1912 dort vermerkten Schiffe. Ihre Angaben zur Lokalisierung der Untergangsstelle der Titanic waren höchst widersprüchlich und ungenau. Die Suche erfolgte wie Rasenmähen. Es musste Streifen für Streifen der riesigen Fläche abgefahren werden. Die Ausbeute der ersten Expedition war mager. 14 Ablichtungen von Sonarzielen auf dem Meeresgrund, nicht genau identifizierbare Objekte, trübe verschleiert. Nach flotten PR-Sprüchen über die eindeutige Entdeckung des Titanic-Wracks sah Grimm sich gezwungen, das wahre Resultat zur Kenntnis zu nehmen und die Presse hinzuhalten mit der Information, die nächste Expedition starte im Wesentlichen nur deshalb, um die Resultate der ersten mithilfe neuer Unterwasserkameras in Bildern für die Öffentlichkeit zu dokumentieren. Mr. Grimm hoffte weiter auf ein großes Geschäft mit den Medien. Die Besatzungen aller Expeditionsschiffe hatten gegen zwei Befürchtungen, ja Ängste anzukämpfen, die Titanic nicht zu finden und wenn, dass sie dann Tote wahrnehmen müssten. Aber es gibt da unten keine Toten mehr, keine Skelette mehr, keine Kleidung. Diese Spuren menschlicher Anwesenheit sind längst von aggressiven Bakterien vernichtet worden, bis auf solche metallener Art, Knöpfe, Schnallen und Schuhwerk. Auf dem Meeresboden fanden sich Damenstiefeletten und Matrosenstiefel. Wahrscheinlich hat die im Leder enthaltene Gerbsäure den Bakterien widerstanden. Aber ich habe einem der vielen Entdeckungsresultate vorgegriffen. Vor dem Start zur zweiten Expedition ging Jack Grimm selbst an Bord, misstrauisch geworden gegenüber den Wissenschaftlern. Diesmal schien ihm das Glück des zielstrebigen Abenteurers zu lächeln. Die Mannschaft, im rund um die Uhr besetzten Leitstand, wo die Bilder der Unterwasserkameras auf dem Monitor verfolgt werden, sieht ein urplötzlich erscheinendes, großes Objekt. Das Schiff stoppte und fuhr zurück. Grimm wurde herbeigerufen. Das ist die Schiffsschraube, mein Gott! Ja, es sieht aus wie eine Schiffsschraube. Jetzt haben wir sie. Das ist eine Schiffsschraube der Titanic. Ja, aber Mr. Grimm, wo ist die Titanic? Und wodurch kann sich eine Schiffsschraube am Heck losreißen? Das weiß ich nicht. Und Sie wissen es auch nicht. Noch von Bord aus gibt Grimm die Siegesmeldung an die Presse. Die Fotos allerdings wecken Zweifel und bohrende Fragen. Grimm will nicht zur Kenntnis nehmen, dass er einer Täuschung aufgesessen sein könnte, dass die Schiffsschraube ein Felsbrocken ist. Grimm unternimmt eine dritte und letzte Expedition, im Wesentlichen nur, um die Zweifel auszuräumen. Ohne Ergebnis kehrt er zurück und gibt resigniert auf. Sein Einsatz von rund 2 Millionen Dollar buchstäblich in den Schlamm gesetzt. Keine lukrative Urheberschaft an Büchern, Fotos, Filmen und kein Ruhm. Dennoch, der wissenschaftliche Ertrag der aufwendigen Fahrten samt ihren Irrtümern und Missgeschicken war ein wichtiger Schritt hinunter zur Titanic. Wenn man einen bestimmten Menschenschlag als den typischen Amerikaner bezeichnet, so dürfte Jack Grimm ebenso dazugehören wie Dr. Robert Ballard, der Entdecker der Titanic. Beide trennen allerdings Welten. Nach Abschluss des Studiums der Ozeanographie landet Ballard als Mitarbeiter am Woods Hole Oceanographic Institute of Massachusetts. Die reine Wissenschaft lässt ihm freilich keinen Raum für eine Begabung. Ballard ist ein ingeniöser Tüftler, ein Hobbykonstrukteur. Er wird sich neue und weiterentwickelte Geräte für die Tiefseeforschung ausdenken und mitkonstruieren. Für die Titanic hatte sich Ballard seit 1970 interessiert. Es sollten 15 Jahre vergehen, ehe er am Ziel war. Das Institut ist an Ballards Titanic-Plan sehr interessiert, hat aber nicht die finanziellen Mittel dafür. Die US-Marine hat sie und macht mit. Das Unternehmen Titanic gerät zum Vorzeigeobjekt für die Entwicklung und Erprobung neuer Tieftauchtechnik. Gleichermaßen geeignet für das Auffinden von Erzlagerstätten, Atom-U-Booten und eines mythenumwobenen Wracks. Ballard weiß, dass die Aussicht auf Erfolg der Titanic-Suche auch von der Anzahl der Kräfte abhängt, die sich dafür engagieren. Ballard interessiert die Altmeister der Tiefseeforschung, die Franzosen, für die Titanic. Es kommt zur Bildung eines Gemeinschaftsunternehmens mit französischen wie amerikanischen Schiffen, Forschern und Besatzung mit wechselndem Einsatz unter der Leitung von Jean-Louis Michel und Robert Ballard. Die Anfänge gleichen denen der Grimm-Expeditionen. Auch sie werden heimgesucht von Pleiten, Pech und Pannen. Kostspielige Spezialgeräte saufen ab. Eine Winde verheddert sich hoffnungslos, die Kabel hinunter zu den Suchgeräten auf- und abspult. Die Nacht vom 31. August auf den 1. September 1985. Die französische Crew unter Jean-Louis Michel ist planmäßig vom amerikanischen Team bei der nervenzehrenden Sucharbeit abgelöst worden. Robert Ballard hat das Kommando. In seinem Buch erinnert er sich. Etwa 12 Minuten vor eins drehte sich Bill Lange zu Stu Harris um und sagte: Womit halten wir uns denn heute Nacht wach? Bisher hatten sie nichts als Schlamm. Endlose Kilometer einförmigen, ewig gleichen Meeresboden gesehen. Stu gab keine Antwort. Gebannt schaute er auf den Monitor. Etwas Neues war auf dem Bildschirm erschienen. Da ist was, sagte er einfach. Mit einem Schlag waren die eben noch so müden Männer hellwach. Ein paar Sekunden später fiel Bill aufgeregt ein: Da kommt was. Und gleich darauf: Ein Wrack. Kein Zweifel, auf dem Bildschirm erschienen unverkennbar von Menschenhand gefertigte Gegenstände. Stu jubelte. Bingo. Ein ungeheurer Jubel brach im Leitstand aus. Gebrüll, Gepfeife, Kriegsgeheul. Schreibt Ballard: Unter den nicht zu identifizierenden Wrackteilen tauchte etwas Riesiges, Kreisrundes auf. Ein Kessel? Überlegte jemand. Es ist ein Kessel, verkündete Bill Lange und suchte nach dem Foto aus der Zeitschrift Shipbuilder von 1911 mit der Abbildung des Kessels. Er guckte auf den Bildschirm, dann wieder auf die Seite, wiederholte das Ganze mehrmals, als müsse er sich erst richtig überzeugen. Dann: Ja, es ist ein Kessel. Die Titanic war gefunden. Kurz darauf hatte sich auf der Heckplattform eine ganz ansehnliche Menge versammelt. Das Wetter war schön, der Himmel sternenklar, die See ruhig. Bis auf den Mondschein war es genauso wie in der Nacht, in der die Titanic untergegangen war. Ich möchte nicht viel sagen. Ich glaube, wir sollten eine Gedenkminute einlegen. Dass wir gewonnen und das Schiff gefunden hatten, war das eine. Jetzt hier zu sein, war aber etwas ganz anderes. Es war gespenstisch. Ich konnte die Titanic sehen, wie sie mit dem Bug voraus in das glasige Wasser schoss. Rings um mich waren die geisterhaften Schemen der Rettungsboote, die durchdringenden Rufe und Schreie der Menschen, die in dem eiskalten Wasser erfroren. Die Nachricht von der Entdeckung der Titanic wird als wissenschaftlich-technische Großtat gewürdigt und gefeiert. Sie hat die Ozeanographie und die Tiefseetechnik enorm vorangebracht. Die Verwertung der Ergebnisse jedoch führte zum Zerwürfnis zwischen Franzosen und Amerikanern. Noch während die Forscher von Ifremer im Flugzeug nach Paris saßen, konnten ihre Landsleute in Frankreich die einseitig vom Woods Hole Institute freigegebenen ersten Unterwasserbilder von der Titanic im Fernsehen bestaunen. Robert Ballard hat das öffentlich bedauert. Der Streit um die Besitz- und Nutzungsrechte am wertvollen Bildmaterial hält an. Die genaue Lokalisierung des Wracks ermöglichte es Ballard, nun mit einem Spezialtauchboot den Fundort direkt in Augenschein zu nehmen und mit Hilfe eines fernlenkbaren Geräts sogar ins Innere der Titanic vorzustoßen. Von 5 dieser Exkursionen des Aquanauten Ballard zeugen Zehntausende von Fotos, Abbildungen von Fundstücken, kupfernes Küchengeschirr, emaillierte Nachttöpfe, Weinflaschen in den Resten ihrer Kisten, Fußbodenfliesen von der Sporthalle, zerbrochene Waschbecken mit Wasserhähnen, Zinnbecher, Spucknäpfe, zerbrochene Bleiglasfenster aus dem Salon erster Klasse, ein Messingschild First Class Entrance, Eingang zur ersten Klasse und Rostzapfen über Rostzapfen, die vom Schiffskörper wie Eiszapfen herabhängen. Ein Foto hat mir einen kleinen Schauder eingejagt. Es zeigt einen kalkfahlen Puppenkopf aus Porzellan. Und ich dachte, welchem kleinen Mädchen mag wohl die Puppe gehört haben? Und mir fiel meine erdachte Auswandererfamilie Höchst ein, die in der 3. Klasse nach Amerika wollte. Und vielleicht dachte ich, hat die kleine Tochter der Höchsts zu jenen Kindern der 3. Klasse gehört, die in ihrer überwiegenden Mehrzahl ertrunken waren. Und vielleicht war diese Puppe ihre Puppe gewesen. Aber das konnte nicht stimmen. Puppen mit Porzellanköpfen waren damals nur Spielzeug für die Kinder reicherer Leute. Und die waren ja bis auf eines alle gerettet worden. Robert Ballard hat mit seinen Veröffentlichungen inzwischen ein Vermögen gemacht. Fundstücke heraufgeholt hat er nicht. Aus Achtung vor der Ruhestätte? Ballard konnte nicht selbst etwas erheben. Für ihn war das nicht erlaubt. Weil er hatte diese Elvin, diese Tauchboot von amerikanischer Marine. Und die amerikanische Marine, das ist Steuergeld. Das bedeutet, dass man kann nicht eine Expedition zur Titanic machen, Artefakte erheben mit Steuergeld, also amerikanisches Steuergeld. Das geht nicht. Und deswegen hat die Marine zu Ballard gesagt, dass du könntest ja diese Expedition machen, aber du könntest überhaupt nichts erheben. Nichts. Und für Ballard war das nicht so gut zu hören. Ich glaube, das ist ein Grund, warum er diese RMS Titanic Expeditionen so viel verärgert hat. Weil er konnte nicht das selbst machen, was andere jetzt machen. Die Franzosen besuchten nun allein die Titanic mit ihrem Tauchboot Nautile, das bis auf 6000 Meter in die Tiefe tauchen kann, als eines von derzeit 7 auf der Welt. Die französischen Forscher waren auch dabei, als 1987 die ersten Bergungen aus dem Umfeld des Wracks gelangen. Mit im Bunde war die von dem US-Amerikaner George Tulloch geleitete Firma Titanic Ventures, die inzwischen RMS Titanic Incorporated heißt. Per Gerichtsbeschluss erhielt sie das alleinige Recht für Bergungsarbeiten am Titanic-Wrack mit der Auflage, keinerlei kommerzielle Interessen damit zu verknüpfen und für regelmäßige Bergung und Sicherung der Fundstücke zu sorgen. Die Entdeckung der Titanic mit exakter Standortangabe und optischen Belegen weckte natürlich vielerlei Gelüste. Ein reichlich finsteres Kapitel war in Tiefstrahlerlicht getaucht und was beleuchtet wurde, wirkte wie die pompös verhunzte Inszenierung einer Wagner-Oper. Ein Wrackteil der Titanic sollte gehoben werden. 3800 Meter darüber genossen Schiffsreisende in Luxuskabinen pro Etablissement bis zu 6950 Dollar vorm Fernseher ihres Herrenzimmers das Unterwasserspektakel. Der Luxusliner hatte natürlich auch Las Vegas-Mobiliar an Bord, Spielautomaten und so weiter, damit den Gaffern die Zeit nicht zu lang wurde. Die Bergung ging schief, soll aber wiederholt werden. Boss des lukrativen Unternehmens, RMS Titanic Incorporated Chief George Tulloch. I have not made $1. Ich habe in 10 Jahren nicht einen Dollar, nicht eine Mark an der Titanic verdient. Ich habe hart für sie gearbeitet und ich konnte nicht bezahlt werden. Meiner Frau gefällt das überhaupt nicht, aber es ist richtig, dies zu tun. Und eines Tages sollte ich und werde ich dafür bezahlt werden. Wenn genügend Menschen die Ausstellungen besuchen, können wir die U-Boote und die Erhaltungsarbeiten und die Ausstellungen bezahlen. Ihre Gegner, Mr. Tulloch, nennen sie einen Grabräuber, einen Leichenflederer, der im Ausschlachten der Titanic die Chance seines Lebens wittert. As far as grave robbing goes, The issue is not the fact that this was. Was die Leichenflederei anbelangt, es geht hier nicht darum, dass dies eine der traurigsten Nächte der Weltgeschichte war. Es geht um die Kraft der Männer und Frauen, gegen die Naturgewalt anzukämpfen. Und angesichts des Kampfes zwischen der Gewalt der Natur und der Kraft der Menschen ein Überleben zustande zu bringen. Es geht darum, einen Kompromiss zu finden, einen Weg zu finden, um mit Gott zu leben. Und die Titanic stellt den Fehlschlag eines Versuchs dar, einen Triumph, der zur Tragödie wurde. Durch die Menschen, die starben, erhielt sie ihre Tiefe bzw. ihren Wert. Unsere Aufgabe ist es, die Erinnerung an diese Menschen zu bergen, die Erinnerung zu schützen und ihre Geschichte für die Zukunft aufzubewahren. Während die Überlebenden nach und nach unsere Welt verlassen, werden die Stimmen dieser Gegenstände der einzige uns bleibende Widerhall der Wirklichkeit von damals sein. Tatendurstig sucht Mr. Tulloch natürlich weiterhin Sponsoren für seine Unternehmungen. Und alle wollen ihren Schnitt machen. Der Fernsehsender Discovery Channel, der mit 3 Millionen einstieg, will 2 Filme drehen. Ein Bierbrauer will für seine Einlage ein paar geborgene Originalflaschen Bass Ale Bier Jahrgang 1912 zu Reklamezwecken nützen und so fort. Für den schwedischen Schifffahrtshistoriker Klaas Göran Wetterholm hat die Sache noch einen anderen Aspekt im Zusammenhang mit der europäischen Auswanderung nach Amerika. Titanic ist ein Teil von dieser großen Emigration. Und die meisten Menschen auf Titanic waren Emigranten. Heute gibt es fast nichts über die großen Passagierschiffe. Wir haben Fotos, wir haben Ansichtskarten und wir haben hier und da einige Gegenstände, aber nicht viel. Und das bedeutet, dass Titanic ist fast das einzige Schiff, von dem wir eine große Menge, einen großen Teil von Artefakten haben. Diese dreidimensionalen Artefakten, die so wichtig sind für Geschichte. Es berührt mich viel mehr, wenn ich diese richtigen Gegenstände sehen kann. In 100, spätestens 200 Jahren wird die Titanic zu Roststaub zerfallen sein. Oder vielleicht wird ein Erdbeben wie das von Grand Banks 1924 eine unterseeische Schlammflut auslösen und alles für immer und ewig begraben. Das aus 60.000 Einzelfotos zusammengesetzte Gesamtbild der auf dem Meeresgrund ruhenden Titanic erinnert mich an eine von Bomben zerstörte Stadt. Ich ahne das Rathaus, also die Kommandobrücke, ich ahne die Flaniermeile, also das Promenadendeck, wo die Kinder spielten, ihre Mütter ihnen zuschauten und ihre Väter plaudernd auf- und abgingen. Ich ahne die Fabrik mit ihren Schornsteinen, die die Stadt in Bewegung hielt und ihr Licht und Wärme gab. Die Schornsteine des Schiffes sind verschwunden, aber die Öffnungen blieben sichtbar, nach unten, zu den Feuerungskesseln. Am Anfang meiner Beschäftigung mit der Titanic stand die Frage, warum ein vor 85 Jahren untergegangenes Schiff heute eine Art Renaissance, einen solchen Boom erlebt. Ich glaube, die Antwort gefunden zu haben. Walter Lord formulierte sie so. 1912 hatten die Menschen noch Vertrauen. Heute weiß niemand mehr etwas gewiss. Und je unsicherer die Zeiten werden, umso mehr sehnen wir uns nach einer glücklicheren Zeit, in der wir meinten, alles im Griff zu haben. Die Titanic ist ein Symbol für diese Zeit. Und vor allem für ihr Ende. Je schlimmer die Dinge heute werden, umso öfter denken wir an sie und an alles, was mit ihr untergegangen ist. Ich sage immer, dass jeder Mensch, der sich für die Titanic interessiert, hat ihre, seine eigene Grund für diese Interesse. Man ist immer im Rettungsboot, man ist immer sicher, wenn man die Titanic studiert. Die 85-jährige Melvina Dean hat andere Pläne. Ich möchte ein Buch schreiben. Ich nenne es vielleicht Melvina nach der Titanic. Es wird von allen interessanten Menschen handeln, die ich traf. So viele Leute haben über die Titanic geschrieben. Es wird also eine Abwechslung sein, etwas von einer Überlebenden der Titanic zu lesen, das nicht von der Titanic handelt. Ich glaube, es war ohnehin Schicksal. Sie haben Ragtime gespielt, die Titanic-Legende. Feature von Gerhard Rentsch. Redaktion Maria Schüler. Es sprachen Susanne Barth, Frank Arnold, Dieter Bellmann, Olaf Burmeister, Hilmar Eichhorn, Jürgen Holz, Matthias Humitsch, Bodo Primus, Otto Sander, Axel Thielmann. Schnitt Robert Baldowski, Ton Dietmar Hagen, Regieassistenz Frank Düsekow, Regie Jürgen Lutzniewski. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 1997. Sie hörten eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks, erschienen bei der Audio Verlag. Mehr hören, mehr erleben. Der Audio Verlag.